Erster ein Gebet von David. Herr, höre mich, denn ich bin arm und brauche Hilfe. Zweiter schütze mein Leben, denn ich bin dir treu. Hilf mir, denn ich vertraue dir. Dritter sei gnädig zu mir, Herr. Ich rufe den ganzen Tag zu dir. Vierter mach mich wieder froh, Herr. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Fünfter Herr, du bist gut und vergibst gern. Du liebst alle Menschen, die dich anrufen. Sechster Herr, höre mein Gebet. Bitte achte auf meine laute Bitte um Hilfe. Siebter, in meiner Not rufe ich dich an. Ich weiß, dass du mir antwortest. Achter Herr, kein anderer Gott ist wie du. Niemand tut so große Dinge wie du. Neunter, alle Völker, die du machtest, werden kommen. Sie werden vor dir knien und dich ehren. Zehnter, du bist groß und tust Wunder. Nur du allein bist Gott. Elfter Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein. Hilf mir, damit ich dich ehre. Zwölfter, ich danke dir von ganzem Herzen, mein Gott. Ich will deinen Namen immer ehren. Dreizehnter, deine Liebe zu mir ist sehr groß. Du rettetest mich vor dem Tod. Vierzehnter Gott, stolze Menschen griffen mich an. Böse Leute wollten mich töten. Sie dachten nicht an dich. Fünfzehnter aber du, Herr, bist voller Mitleid und Liebe. Du wirst nicht schnell wütend und bist treu. Sechzehnter schau mich an und sei gut zu mir. Gib mir Kraft und hilf mir, deinem Diener. Siebzehnter zeige mir ein gutes Zeichen. Meine Feinde sollen es sehen und sich schämen. Du halfst mir.